Ja, das war auch das Auflösung wahrscheinlich. Ich bin zum Zeitpunkt weg und das war 84 und bin irgendwo in der Stellung. Wo für mich klar war, aus. Ist aus. Ne? Was jetzt kommt, ist Leiden. Trennungsschmerz und aus. Ne? Für wen leiden? Für wie das dort abgearbeitet? Für insgesamt leiden. Also so sich verabschieden müssen von der Vorstellung, die man gehegt hat zu dem Zeitpunkt, als alle noch aufeinander gesetzt haben. Dass mir das jetzt schaffe, den Kran, den wir auf dem Sauwasen ausgedobt haben, in die Stadt reinzufahren. Mache ich mal ganz banale Beispiele, aber ich hoffe, dass das dann in dem Klasse. Der Enzi, der von uns ein Geschäft aufgemacht hat, das ist der Bernd. Ja. Der Bernd hat ja hier die Geschäfte aufgemacht. Ja. Ja. Was ich damals geträumt habe und was nicht nur ich allein geträumt habe, war, dass auf irgendeine Art und Weise der Sauerwald in die Stadt reingetragen wird. Ja, denke ich schon viel, ja. Richtig. Dazu gehört für mich, dass zum Beispiel so Band, diese Nike Flares, die einfach immer gut war. Ja. Immer gut, ne? Genauso wie Triebwagen immer gut waren, dass sowas Spuren hinterlässt. Die einzige Spur, die Triebwagen für mich hinterlässt hat, die Sachen in meinem Herzen, in den Köpfen von allen möglichen Leuten und in dem Hotel, dass er dann so einen Rundfunk gefahren hat. Aber mehr auch nicht. Ja. Und genau dasselbe mit Sinalco PS. Sinalco PS hat mit dem seine beste Zeit vorbei, weil er erste Platz gemacht hat und die, aus der hat nie was kennt. Ja. Und das hat das auch für mich, sagen wir mal. Tut mir leid, muss ich aber nicht. Macht ihr Essen oder was? Gut.